Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Oh, das war jetzt aber ein bisschen traurig. Das klang traurig. So fast so niedergeschlagen. Ja, aber weißt du, warum wir traurig sind? Warum denn? Weil wir haben letzte Woche einen Fehler gemacht. Und wir sind ja auch Leute, die dafür dann Buße tun. Und, du vielleicht. Ja, ich geißel mich dann abends immer. Ja. Haben wir bei Nerdscop ja auch schon mal thematisiert. Nee, wir haben letzte Woche einen Fehler gemacht und wir sind die Ersten, die sowas dann kritisieren. Und deswegen sprechen wir es jetzt auch an. Mhm. Letzte Woche haben wir über Ciri geredet, also aus der Witcher-Serie, dass da eine Casting-Anfrage rumgegangen wäre, dass sie eine schwarze Darstellerin suchen. Mhm. Und dass daraufhin, auf die Kritik, die daraufhin kam, die Showrunnerin ihren Twitter-Account gelöscht hätte. Das ist nicht ganz korrekt. Die hat ihren Account nicht gelöscht, sondern sie hat ihn nur deaktiviert. Sie macht eine Pause, einfach von Twitter. Und die Casting-Notice, die rumging, war tatsächlich nicht für eine schwarze Darstellerin, sondern für eine BAME-Darstellerin. Das steht für Black Asian or Other Minority Ethnics. Mann, also, Frau oder Diverses. Genau, also nicht nur schwarz, sondern auch asiatisch oder halt irgendwelche anderen ethnischen Minderheiten, die da gesucht werden. Es war nicht ganz korrekt. Und was man auch dazu sagen muss, ich dachte, wir hätten das letzte Woche auch erwähnt, es ist wie gesagt nur eine Casting-Anzeige. Theoretisch kann jeder reinstellen. Die haben es aber auch, wie gesagt, nicht groß dementiert. Deswegen ist jetzt so ein bisschen unklar, ob das Ding fake ist oder nicht. Also die Dame, die dann ihren Account deaktiviert hat, wenn es wirklich irgendeine Sache gewesen wäre, die jemand eingestellt hat, dann reicht es ja zu sagen, waren wir nicht. Genau. Also wir äußern uns dazu, wenn es soweit ist, aber das ist schon mal nicht, waren schon mal nicht wir. Ja. Haben sie nicht gemacht. Kann natürlich trotzdem fake sein. Darum ging es aber letzte Woche gar nicht. Wir wollen es trotzdem korrigieren, weil wir es einfach wichtig finden, dass man die richtigen Fakten hat. Das genau. ist ja eine Sache, die wir oft ansprechen. Die Diskussion dahinter wird deswegen nicht weniger relevant, weil die Punkte, die wir angesprochen haben, egal ob es stimmt oder nicht, ja trotzdem diskussionswürdig sind. Aber es ist natürlich schon wichtig, erstmal mit den richtigen Fakten diskutieren. Wir können aber schon mal versprechen, dass wir uns zu den heutigen Themen mindestens genauso gut informiert haben. Immer wie immer. Wir reden heute darüber, dass Scrabble jetzt nicht mehr Scrabble heißt, sondern einen total abstrusen Namen angeblich hat. Ja. Und Robin schrieb mir die Tage eine Nachricht mit den Worten, lass uns Montana Black zerstören. Das versuchen wir heute. Warum hört ihr auch gleich? Was haben wir noch? Wir haben zwei YouTuber, die ein neues Level der Scheißigkeit erkannt haben. Und es gab meiner Meinung nach Fake News zum Webvideopreis. Die wollen wir aufdecken. Und interessiert vielleicht auch den einen oder anderen, der schon ein bisschen länger dabei ist. Es gibt jetzt ganz neue, frische Werberichtlinien, die sich ein paar Leute ausgedacht haben, wie man seine Posts besser kennzeichnen Also die Damen und Herren von Microsoft, bitte genau zuhören in den nächsten Minuten. Ja, genau, aber kommen wir erstmal auf vielleicht einfach das Thema Montana Black zu sprechen, einfach weil mich das am meisten brennt. Ich habe ja Montana Black in der Vergangenheit Der ist jetzt mittlerweile Dauergast hier. Dauergast. Wir haben ja neulich schon mal mit den Sexismus-Kommentaren, die er gemacht hat, und als er sich dann für den Fall, dass jemand nicht gehört hat, er hat sich sexistisch auf Twitter geäußert gegenüber einer Frau, die da feministisch unterwegs war, und wurde dann daraufhin natürlich auch kritisiert für seine Aussagen, weil er eine sehr junge Zielgruppe erreicht, war bei Twin TV, bei Broadband Wohnzimmer, und hat bei denen gesagt, dass er sich einfach selber nicht als Vorbild sieht und deswegen ist er keins Punkt. Und wenn Kinder seinen Stream gucken, dann ist das halt das Problem der Eltern und nicht seiner. Wobei man dazu sagen muss, wer Montana Black nicht kennt, das ist der größte Streamer auf Twitch in Deutschland, 1,1 Millionen Follower inzwischen, mit Fortnite, ein Spiel, was in seiner Kernzielgruppe 10-Jährige, 12-Jährige, 14-Jährige Jungs hat. Also die Zielgruppe ist auf jeden Fall sehr jung und du bist auf Twitch auch nicht mit 1,1 Millionen Followern in Deutschland unterwegs, wenn du nicht auch Kinder größtenteils erreichst. Und du hast halt, also ich persönlich sehe keinen einzigen Stream von ihm und habe ihn auch auf YouTube nicht interviewt, sehe ihn aber trotzdem ständig, denn wenn ich mal in die Trends reinklicke, um mich selbst zu geißeln, dann habe ich dann Videos von richtiger Kevin oder jetzt aktuell die Crew, das sind irgendwie Leute, die schneiden das Zeug, was er so absondert in seinen Streams zusammen und veröffentlichen dann die einzelnen Themen. Ich hatte das Gefühl, dass die Crew sogar seinen Kanal aus seiner Clique aus Leuten, kann mit denen sein, er so ja, bringt, also er, ich wie gesagt, wir sind gut informiert. Ich hatte da gesehen, dass, ja gut, aber das ist glaube ich, ein Level, den muss ich jetzt nicht nochmal nach. Spielt in der Diskussion, die jetzt kommt, keine Rolle. Genau, es ging darum, ich hatte ein Video von ihm gesehen, da hat er auf die ApoRed-Sache angesprochen, die letzte Woche passiert ist. Die können wir eigentlich vielleicht auch noch thematisieren. Mhm. ApoRed hat, unser guter alter Freund hat nämlich bei Fortnite Der ist ja einer der tatsächlich fast ersten gewesen, die in Deutschland dieses Spiel mit aufgegriffen haben. Der war ja plötzlich von seinem Hauptkanal verschwunden und hat dann angefangen auf seinem Gaming-Kanal, den er schon Ewigkeiten hat. Und der auch richtig explodiert ist danach. Der durch Fortnite explodiert ist, ja. Dieses Ding zu spielen und hat sich jetzt lautstark in einem halbstündigen Video beschwert. Wirklich halbe Stunde lang. Wer macht sowas? Eine Stunde reden am Stück. Ich kann das absolut nicht verstehen, warum man da. Er redet davon in diesem Video, dass er super brand safe sei und das Spiel auch groß gemacht hätte und beschwert sich, weil er von dem Community Manager ist, das glaube ich in Deutschland, ein gewisser Daniel, er würde ihn zu bestimmten Events nicht einladen. Da gab es wohl neulich so einen größeren Event, wo dann war da ein Hardy und ein Sturmwaffel, die weniger mit Fortnite zu tun haben. Was stimmt, ja. Genau, er aber nicht. Und die Begründung von dem Fortnite-Daniel war wohl, er ist nicht erwünscht. Also sie möchten mit seinem Namen nicht werben. Das wird er ihm wahrscheinlich mehr durch die Blume gesagt haben. Aber ich hatte in einem offenen Posting von Hand of Blood gelesen, dass der wusste da wohl mehr. Also der meinte auch so, ja, du, also mit dem Content, den du früher gemacht hast, hast du dich in eine Ecke gespielt, wo das muss auch nicht früher gemacht hat. Er macht auch jetzt sein Fortnite-Content, ist auch sehr clickbaity. Ich habe ja mal so einen Tweet rausgelassen über seine Thumbnails, die irgendwie alle immer dasselbe Foto sind. Er hat wie drei Fotos gemacht und die benutzt er jedes Mal für Thumbnail und so. Also, wer ApoRed kennt und seine Videos schon mal gesehen hat, er ist am weitesten entfernt von BrandSafe, wie man nur entfernt sein kann. Das hat sich sicherlich geändert in dem letzten Jahr, muss man sagen, weil er halt nur noch Fortnite macht. Aber ich kann sehr wohl verstehen, und das sagt halt auch Montana Black in seinem Video, dass die von Fortnite sagen, nee, mit dem wollen wir nicht. Ich persönlich musste mich fragen, wieso man da mit Montana Black zusammenarbeitet. Aber er sagt auch in seinem Video, dass er angerufen wurde, dass Leute ihn sogar angeschwärzt hätten. Und er sich dann vor wahrscheinlich auch diesem Daniel rechtfertigen musste. Also das ist nämlich die Sache, auf die ich jetzt zu sprechen will. Wenn ApoRed nicht brandsafe ist, ist das, worüber wir jetzt mit Montana Black sprechen, dann ist Montana Black tatsächlich weniger brandsafe als ApoRed, weil ApoRed hat nicht aktuell, während er noch Fortnite spielt, den Bombenprank gemacht, sondern das war davor. Ja. Montana Black macht gerade sexistischen Shit auf Twitter und halt jetzt, das, was hat er tatsächlich in einem Livestream gemacht, was wir jetzt gleich ansprechen. Genau, ja, sprich das einfach mal an. Also wir mit ApoRed sind wir im Grunde durch. Genau, wir reden jetzt einmal mal kurz darüber, was. Aber wollen wir noch eine Conclusio zu ApoRed sagen? Wir springen hier super krass hin und her. Ich weiß, ja. Ich hoffe, man kann die Leute das folgen. Die Leute haben sich neulich schon beschwert, dass wir ein Thema erst ansprechen. Erst dann, wenn du sagst, lass uns mal erklären, worum es geht. Und dann kommt eigentlich der eigentliche Part. Das Fazit bei ApoRed war, und das ist das Krasse an der Story, der hat dann in dem Video erstmal seine Community losgeschickt, diesen Daniel auf seinem privaten Instagram-Account zuzuspammen, dass er doch brandsafe sei, was, glaube ich, die unbrandsafeste Variante ist, um zu beweisen, dass du brandsafe bist. Harassment. Ja, spätestens jetzt hat doch niemand bei Epic Games mehr will, Bock. Niemand will mit dem arbeiten. Ja. Also er hat sich selber noch mehr ins Knie geschossen, anstatt dass er einfach gesagt hätte, Leute, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr mit einem guten Beispiel voran und dann melde ich mich nochmal bei euch. Weint er rum und schickt seine Community los. Er revidiert das dann in dem Video nochmal, aber ich meine, du hast 30 Minuten geredet. Schneid den Shit doch einfach raus und lass die Leute dann nicht auf den los. Der hat dann sein Instagram-Profil auf privat stellen müssen, weil er so viel Shit bekommen hat. Und Hand of Blood hat sich dann da auch nochmal gegen geäußert und hat einen sehr lustigen Zusammenschnitt gemacht, wo ApoRed so schreibt, so sagt hat, ja, ich bin brandsafe. Und dann kommt direkt danach der Bombenprank, wo er so die Bombe auf so einen unschuldigen Typen wirft und wegrennt und der Typ denkt, er stirbt jetzt. Geil. Zu Montana Black. Der hat jetzt neulich einen Stream gemacht, da haben wir den Zusammenschnitt gesehen, wo er unter anderem darüber redet, dass er gerne sein Geld an Spielautomaten verzockt. Also er sagt immer wieder auch in seinen Videos gerne mal, dass er spielesüchtig war. Mhm. Und wenn man ihm so zuhört, ist er es offensichtlich auch immer. Hört sich so an, als wär's, ja, also weil er, ich glaube, er hat, und das sagt er auch immer so ein bisschen durch die Blume, die eine Spielesucht nur durch die andere Spielesucht ersetzt. Weil der verzockt ja zum Beispiel auch bei FIFA, Ultimate Team, verzockt er ja auch hunderte Euros und so, das ist so sein Ding und jetzt spielt er halt die ganze Zeit dieses Spiel, aber er sagt, sobald er sich langweilt, geht er an einen Automaten. So, und das ist halt schon, das ist halt echt krass. Und dass er das so sagt, also, weil er ist auf der einen Seite immer so der Typ, der sagt so, ich habe früher Drogen verkauft, ich habe Drogen genommen, aber heute mache ich das nicht mehr, ich bin jetzt besser. Es ist schon ein bisschen komisch, wenn man das vor dieser jungen Zielgruppe immer wieder sagt, aber was ich halt wahnsinnig schwierig finde, wenn du dann eben so eine junge Zielgruppe hast und auch wenn du es immer wieder revidierst, macht er halt Themen auf, die ich weiß nicht, er vielleicht besser behandeln sollte oder in der Tiefe nochmal behandeln sollte oder nicht sagen sollte, ja, ich war mal spielsüchtig, ich habe es jetzt im Griff, aber ich fahre halt in jeder freien Sekunde in die Spielhalle und zock Geld weg, aber ich verzocke ja nicht mein Haus, also bin ich nicht süchtig. Ja. Also er setzt damit, also auf der einen Seite schon mal ein falsches Bild. Das ist immer eine Sache, über die man, finde ich, noch streiten kann. Kann man, ja. Das ist halt, ich meine, Geld verzocken an so einem Automaten jetzt nicht unbedingt die Sache, die ich jungen Kindern vorleben würde, aber ist jetzt auch nicht das, worum es hier gehen soll. Es geht nämlich dann, und dann wird es halt skurril, dann kommt erstmal von ihm so eine Verschwörungstheorie, dass die Regierung ja in Spielbanken den Namen und die Personalien aufnimmt von den Leuten, um sie zu überwachen, zu wissen, wer Geld verzockt und wer nicht. Und neuerdings, irgendwie, er sagt so, hat wohl eine Änderung gegeben, sodass das jetzt neuerdings der Fall sei. Und dann kommt er und sagt, dass die Politik deswegen auch Geldscheine abschaffen will. Jetzt erst den 500er, dann den 200er, dann wird Geld komplett abgeschafft werden. Das sieht er schon voraus, weil dann die Regierung komplett überwachen kann, was wir ausgeben. Also so Hardcore-Verschwörungstheorien am Verbreiten. Dann kommt das Beste. Dann fängt er an, darüber zu reden, wie geil Schwarzgeld ist, dass er gerne seine Gewinne halt einfach schwarz mitnimmt und dass Schwarzgeld das beste Geld wäre, das wäre einfach am coolsten. Früher, wenn er gearbeitet hätte, hätte er immer Schwarzgeld zugesteckt bekommen als Umzugshelfer und das wäre das Beste auf der Welt und er findet es mega frech, dass die Regierung, das quasi die Bundesrepublik Deutschland von ihm Steuern haben will, eigentlich müsste das alles schwarz sein und er verteidigt quasi Schwarzgeld gegen seine Community. Er geht auch immer wieder auf den Chat ein, wo die Leute im Chat schreiben, das ist illegal, das ist verboten. Und er immer so, ja, aber Mann, Schwarzgeld ist halt das Sweeteste. So. damit fängt schon an. Dann, der ist halt so ein richtiger Prolet. Das kann man gar nicht also anders sagen. Das ist krass. Dann kam das Nächste. Dann schreibt jemand in den Chat, er wäre Student. Und er findet es frech. Und das zitiert, er sagt, seht ihr da? Und sagt ihm, ja, ich fühle dich, Bruder, ich fühle dich. Ne? Jeder Hans und Franz, der hier nach Deutschland kommt und sich nicht integrieren möchte, kriegt mehr Geld als du als Student. Ja. Dann ruft er auf, nicht wählen zu gehen. Und dass er selber auf jeden Fall nicht wählen geht, weil alle Parteien ja gleich scheiße sind. Sagt dann aber, dass ja eine Partei, die ein bisschen verpönt wäre, ja eigentlich ganz gute Ideen hätte, also nicht die Flüchtlingspolitik, aber alles andere wären eigentlich schon sehr gute Ideen, also macht also eigentlich Werbung für die AfD. Die ja, ich hatte dieser Tage erst wieder einen Artikel gelesen, wo nochmal in der Tiefe durchleuchtet wurde, welche anderen Themen in der AfD denn überhaupt von Relevanz sind. Und da stellt sich heraus, dass bis auf die Flüchtlingsthematik Sachen wie Bildung, Sachen wie Renten und so überhaupt nicht drin vorkommen. Also deswegen finde ich das immer so interessant, dass gesagt wird, die haben interessante Ansätze, nicht die Flüchtlinge, weil das ist der einzige Ansatz, den die haben, der tatsächlich ausgesprochen wird und der vernünftig ausformuliert ist von denen, vernünftig in Anführungszeichen. Und das, also ich habe mich damit auch noch nicht intensiver beschäftigt, aber das, was von anderen Parteien oder auch generell von Journalisten immer wieder vorgebracht wird, ist ja auch super spannend, dass das ist ja eine sehr konservative Partei. Ja. Das Problem bei den konservativen Parteien gegenüber den Problemen, die ja die Bürger haben, die sie meistens wählen, ist ja bei den Republikanern in den USA ähnlich, ist, dass die Konservativen natürlich gerne eher für die Reichen da sind, wenig Soziales machen, Rente oder Arbeitslosengeld, solche Sachen eigentlich eher kürzen. Und das aber eigentlich eher ja genau die Zielgruppe ist, die sie wählt. Ja. Auch immer sehr spannend. Aber die, ja, dann genau, halt also eben, die dann Marihuana wohl nicht eher nicht legalisieren. Ja, also genau, das ist ja auch wieder eine Sache, die ihm wieder wichtig wäre. Also es ist ganz spannend. Ich glaube, er hat sich einfach, das merkt man aber auch, er hat sich nicht viel damit auseinandergesetzt. Er haut dann auch Fake News raus, wie Flüchtlingsheime sind 20 Mal geiler als Obdachlosenunterkünfte in Deutschland. Was ist das? Also woher kommt denn die Info? Ja, weil er mal in Obdachlosenheimen rumgehangen ist, weil er ein Kumpel von ihm war. Eine Sache muss ich ihm aber tatsächlich, da muss ich ihm wieder Credit geben. Was aber, glaube ich, wirklich einfach nur an seinem Umfeld liegt. Er sagt mehrfach in diesem Video, dass er ganz, ganz viele Freunde hat, die aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern kommen, dass er gegen rechtsradikale Sachen ist insgesamt und dass er Flüchtlinge auch gerne in Deutschland willkommen heißen würde, wenn die sich gut integrieren und keine kriminellen Machenschaften haben, was ich ja an sich eine gute und eine diskutierbare Aussage finde, die jetzt nicht irgendwie Hass und Fehlinformationen verbreitet. Es wirkt halt nur komisch, wenn du vorher erst für die AfD wirbst. Ja, macht er ja nicht. Er sagt dann gleichzeitig auch, dass er generell nicht wählen geht und auch die AfD nicht wählen würde. Aber es ist super wirr, ja. Und es wirkt halt sehr uninformiert. Aber es ist halt ein 20, 30 Minuten Video runtergekürzt aus dem ganzen Livestream. Keine Ahnung, was da sonst noch gesagt wurde. Was halt an eine junge Zielgruppe Nachrichten schickt, dass Politik richtig scheiße ist, was ja eine der Haupt, also dieses, das System ist scheiße und alles, so wie es ist scheiße, ist ja einer der Hauptgründe, warum Leute Parteien wie die AfD wählen oder zum Populismus insgesamt gedrängt werden. Er verbreitet halt Falschinformationen, einfach so eine Aussage wie, ich gehe nicht wählen, geht nicht wählen und Schwarzgeld ist geil, ist eine Sache, die meiner Meinung nach einen, der an hauptsächlich 13-Jährige streamt, davon disqualifizieren es sollte, nicht, an 13-Jährige zu streamen. Es ist nicht brandsafe. Das kann man so ganz gut zusammenfassen. Also das ist halt bei dem insofern schwierig, weil das ist, was alle immer sagen. Der hat halt keinen Filter vor dem Mund. Das ist diese Realness, die ihm alle unterstellen. Ich finde aber, du kannst auch ein realer Typ sein und so würde ich uns beide einfach mal auch einschätzen, Dinge sagen, ohne Angst zu haben, dass vor den Konsequenzen auch manchmal, beziehungsweise sollte man ja schon auch sich immer bewusst sein, was dann hinten bei rumkommt. Aber kritisieren ist ja eine gute Sache. Aber er tut das auf einem Level, wo gerade in so einem Livestream, das ist auch 30 Minuten, klar verquatscht man sich gerne. Und wenn man dann keinen Gegenpart, der dann sagt, ey Marcel, nee, sag das mal nicht so vor deinen jungen Leuten, dann rutscht ihm sicherlich auch mal das eine oder andere durch. Aber dabei kommt super viel Zeug rum, dass bei den jungen Leuten, die ebenfalls keinen Filter haben, weil sie diese Erfahrung nicht haben, weil sie eben auch, weil das eben ein Vorbild ist und sie häufig nicht wissen, wie sollen sie das überhaupt einordnen. Wenn der Marcel, also der Montana, das sagt, ja, dann muss das ja stimmen, das ist ja mein Vorbild. Und guck mal, wie weit er damit gekommen ist. Guck mal, wie erfolgreich er ist. Wenn ich heute in eine Schule reingehe, da kenne ich die Kids natürlich nicht, und dann die erste Frage, die immer kommt, wenn dann irgendein Lehrer sagt, so, hey, guck mal, das ist der hier, der ist doch YouTuber, dann sagen die, wie viele Abos hast du denn und kennst du den und den? Und umso höher die Abozahl, umso mehr Respekt kriegst du dann von den Kindern dir gegenüber. Selbst wenn sie noch nie deine Inhalte gesehen haben. Es könnte sein, dass deine Inhalte staubtrocken sind und die mega langweilen. Aber wenn du sagst, ich habe 1 Million Follower, dann sagen die... Ich hatte eine relativ traurige Geschichte jetzt im privaten Umfeld. Da hat meine kleine Nichte, die ist jetzt 11 geworden, die hat mir eine Nachricht geschickt und meinte, dass sie sich freuen würde, wenn ich mit ihr mal ein YouTube-Video mache. Und das hatte sie schon mal, als sie mich besuchen kam in den Monaten zuvor, jetzt einmal, hat sie das geäußert. Und ich habe dann mit meiner Schwester telefoniert, wo ich meinte, woher kommt denn das so? Also, weil ich das gar nicht verstehe. Und die erzählte mir dann, ja, die hat halt Probleme in der Schule. Die Kids wollen ihr nicht glauben, dass du ihr Onkel bist. Und sie möchte halt das beweisen damit und möchte halt, auch weil sie halt wenig Freunde hat, so, sie ist eher eine, die weniger Freunde hat und weniger beliebt ist, weil sie nicht das neueste Handy hat oder die neuesten Modemarken, versucht sie sich jetzt halt damit in die Gunst der anderen, auch in die der oberen Top 5% der beliebten Schülerinnen zu spielen, indem sie sagt, guck mal hier, ich bin in einem YouTube-Video zu sehen. Worauf ich dann sagte, den Wunsch kann ich ihr dann auf gar keinen Fall erfüllen. Ne? Also, weil das ist ja genau das, was dazu führt, dass du dann auch dich in eine andere, du entwickelst dich ja völlig falsch, wenn du schon im jungen Alter das Signal bekommst, ah, hier, guck mal, mit Klicks und mit solchen Oberflächlichkeiten bist du wichtiger. Weil das eigentliche Problem löst sich dadurch nicht. Es wird sich nur vielleicht über eine kurze Zeit ändern. Dann ist sie vielleicht kurz beliebt, aber die Beliebtheit kommt ja nicht aus einer echten Ecke. Und dieses Echte aber auch als für das Wahre anzunehmen, also zu verstehen, dass die wenigen Freunde, die man aber dann hat und dann aber ehrlich sind, vielleicht besser sind, an diesem Punkt muss sie ja erst kommen. Aber das wird sich nicht mit meiner Hilfe irgendwie tun. Liont hat sich die Tage mal wieder gemeldet. Ich habe gar nicht gewusst, dass der auch noch Video macht. Sieht mittlerweile wirklich aus, als wäre er auf allen Drogen der Welt, hat ganze schlimme Augenringe und Er hat dann auch über dasselbe Thema irgendwie gesprochen, dass es nur noch darum geht, irgendwie wichtig zu sein. Und hat dann einen Tag später ein Video rausgebracht, das irgendwie so mega krasses Fortnite-Dings, ne? Ich finde es halt, er ist ja eigentlich auch das Paradebeispiel dafür gewesen, wie man als junger Kerl dieser Sucht erlegen kann, bekannt und berühmt zu sein. Ja. Und ist ja dadurch sogar in der Klapse gelandet. Es ist schön, aber dass er, ne, das muss man auch sagen, er spricht sich jetzt dafür aus, aber das wirkt immer, wenn er dann nicht stattdessen am nächsten Tag gleich wieder weitermachen würde auf diese Art, dann würde ich das sehr viel, also wenn es ein YouTuber wäre, der eine 180-Grad-Wendung hinlegt und dann sein Content auch verändert. So, es gibt ja nicht viele, die das gemacht haben. Mir fällt nur ein ganz glorreiches Beispiel ein, der ein Schluss damit Video gemacht hat. So, aber das verstehe ich immer nicht. Wenn du vorgibst zu sagen, ey, ich ändere mich jetzt, ich werde jetzt anders und dann halt mit demselben Shit weitermachst, das verstehe ich einfach nicht. Ja, ne, Klaps ist vielleicht so ein bisschen abfällig. Ich finde es ja gut, dass er sich Hilfe gesucht hat bei mentalen Problemen. Aber wenn du dann direkt das Gleiche weitermachst, was zu diesen Problemen maßgeblich beigetragen hat, dann löst das ja das Problem nicht. Ne? Ich habe übrigens mal nachgeguckt, ich habe nicht geschrieben, lass uns Montana Black zerstören. Ich habe gesagt, lass ihn uns auseinandernehmen. Ich will ihn nicht zerstören. Okay, ich will sezieren, was für Blödsinn er Wording, macht. Entschuldigung, Robin, das habe ich natürlich. Nur um es einmal korrekt zu sagen. Montana, falls du hier zuhörst, ich entschuldige. Ich wollte dich nicht zerstören, ich wollte dich auseinandernehmen. Ja. Ne? Nur damit wir das korrekt sagen. Ich würde sagen, kommen wir zu zwei weiteren Leuten, die wir gerne auseinandernehmen würden. Wow, aber die wollen wir wirklich zerstören. Also das ist halt die wollen wir zerstören. Die haben sie aber auch ein bisschen so selbst zerstört schon. Und zwar Extreme Games, Gamers. Ja, mit Z. Mit Samers, mit Z. Die haben vor einem Monat 4 Millionen Abonnenten, für die sie nicht kennen. Ich kannte sie auch nicht. Sind die in den USA oder in England? In den USA, glaube ich, weil den Typen, den sie besucht haben, der Arzt, kommt auch aus den USA. Stimmt, ja. Die haben ein Video online gestellt vor einem Monat. Das sind so typische YouTuber, die eigentlich mit Games mal angefangen haben, aber jetzt hauptsächlich vor der Kamera sitzen. Genau. Sich gegenseitig pranken, sich gegenseitig challengen. Jetzt haben sie den größten Prank aller Zeiten gebracht. Eine Sache, wo ich echt überrascht bin, das habe ich bisher bei den YouTubern noch nicht gesehen. Die haben für Klicks und Likes behauptet, sie wären sterbenskrank. Es gibt ja tatsächlich in letzter Zeit mehrere Fälle. Ich habe erst letzte Woche ein Video gesehen, wo ein halbwegs großer YouTuber, das war so bei 250.000 Abonnenten. Mhm. Das ist halt für amerikanische Verhältnisse gar nichts vergleichsweise. Ja. Der hat vorgelesen, das war ein ganz furchtbares Video. Der hatte Krebs, hatte ja zum Beispiel auch, wie waren das, dieser britische YouTuber, ist das? Total Biscuit. Total Biscuit, ne? Mhm. War es nicht bei dem auch so, dass es mittlerweile unheilbar geworden ist? Der ist tot. Ach, der ist schon tot? Der ist gestorben, ja. Wann denn? Ein paar Monate her. Ah, krass. Weil ich hatte nur noch mitbekommen, das war das letzte Update, was ich hatte, dass er sagte so, jetzt ist jede Chance auf Heilung vorbei. Und das war jetzt bei diesem YouTuber auch, der vorlas, kam gerade aus der Klinik und las dann vor, wohin das überall ausgebreitet hat, sich der Krebs. Und das war wirklich dem zuzugucken, wie er das vorlas, da ist mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Weil er dabei auch halbwegs gefasst noch blieb. So. Also es war sehr komisch. Und möglicherweise, das kann ich nur vermuten, ist das gerade, weil ich das an einigen Stellen irgendwie jetzt gehäuft, irgendwie kam das vor, dass ich irgendwie gesehen hatte, da ist jemand krank und hat das vorgelesen. Und hier hat jemand eine tödliche Krankheit, haben diese beiden jetzt sich hingesetzt vor die Kamera. Das gibt Klicks, lass mal da. Genau, das ist so, haben einen auf, also ich warte darauf, dass Simon Desi und die Prank Bros morgen mit so einem Ding um die Ecke kommen, haben sich hingesetzt und heulend vor der Kamera, weil sie tödliche Krankheiten haben. Ja. Der eine von beiden sagt, er hätte eine tödliche Nierenkrankheit, die dazu führt, dass er schon 16 Liter Flüssigkeit im Körper, also auch unter anderem Urin im Körper hat, die nicht mehr abgeführt werden können, weil der Körper, weil die Niere nicht mehr funktioniert. Mhm. Und der andere hat festhalten, Vertigo. Ja. Vertigo ist, es ist total abstrus, dass er hat ja auch Akne und sagt, dass die Akne aber nur ein Nebeneffekt von Vertigo sei. Und Vertigo ist eigentlich ja so eine Höhenangst. Ist so ein, nee, ist eher so ein Schwindel. Ja, du kannst das kein, glaube ich, kein Balancegefühl. So ein Stauerschwindel, ja, es gibt so ein. Aber es ist auf jeden Fall keine tödliche Krankheit. Ein Kollege von uns hatte das mal, Markus, von der mit uns das Let's Play Together gemacht hat, da hatte so ein Virus irgendwie eingefangen, der im Ohr das Gleichgewichtsorgan angegriffen hat, sodass er immer kotzen musste. Das habe ich, also der hatte innerhalb von, ich glaube, wenigen Wochen hat der 10 Kilo abgenommen, weil der sich immer übergeben musste, weil dieses Dauerschwindelgefühl, er konnte nur liegen und selbst im Liegen war ein Dauerschwindel. Oh Gott. Und alles, was er gegessen hat und auch was er nicht gegessen hat, ist sofort wieder rausgekommen. Also es ist ein ganz, ganz furchtbarer Zustand gewesen. Der kann also anscheinend auch tödlich sein. Der über einen Monat gedauert hat, zu behandeln. Also wir wollen uns jetzt hier nicht als Ärzte aufspielen. Ich glaube also, dass es sicherlich eine Form geben kann, wo das halt auch scheiße ist. Aber da dieser YouTuber nicht ständig gebrochen hat in diesem Video, gehe ich davon aus, dass er dass sein Vertigo ein anderes Vertigo ist und oder er vielleicht auch einfach gar nicht krank wahrscheinlich ist. Wirklich genauso tödlich ist wie Akne. Das, was da dazu kommt, ist, wie hoch sind denn die Chancen, dass die beiden Betreiber eines YouTube-Kanals gleichzeitig eine tödliche Krankheit diagnostiziert bekommen? Es geht aber noch weiter. Also sie sagen also, im Video auch, das muss man jetzt sagen, es ist wieder mal ein mehrminütiges Video, wo sie auch nochmal extra sagen, es ist kein Clickbait. Es ist kein Prank. Sie sagen dann aber auch, sie lieben ihre Community so, deswegen verlosen sie einfach mal 2 iPhone XS. Ja. Und wer daran teilnehmen möchte, der möchte doch bitte die Glocke aktivieren, den Kanal abonnieren und teilen, favorisieren, liken. Ja. Wo ich dann dachte, wer macht das? So, ey Leute, ich lege gerade am Sterbebett, aber wenn ihr wollt, kriegt ihr hier noch alles mit. Ich würde meiner Familie gern einen sehr hoch gelikten YouTube-Kanal hinterlassen. Also bitte, liked und abonniert und drückt die Glocke, damit ihr auch die Notifications bekommt. Ja. Ja, und das, es geht aber dann noch weiter, weil sie haben nämlich dann, und dann wird es halt jetzt mega skurril, einen Chiropraktiker. Ja, sie sind zum Arzt. Und der Arzt ist aber ein Chiropraktiker. Der auch einen YouTube-Kanal hat. Wenn man weiß, Chiropraktiker sind Experten in Nierenkrankheiten. Und wird. Der hat einen YouTube-Kanal. Und das Krasse bei dem Chiropraktiker, was noch dazu kommt, ist, der ist ein Anti-Vaxxer, wie die Amerikaner sagen, also ein Impfgegner, der behauptet, Impfen ist böse. Und allgemein so einer, der behauptet, dass die normale Schulmedizin totaler Humbug sei und Krebs sich halt auch einfach durch gute Gefühle wegdenken lassen. Aber weißt du, was ist eigentlich der perfekte Kontakt für die beiden? Weil dann können sie natürlich geil die Story erzählen. Ja. Wir mussten gar nicht zum Arzt und ups, ja, wir haben, es hat, ich musste nicht irgendwie 2 neue Nieren bekommen, sondern magisch wurde ich geheilt durch einen Chiropraktiker und so kannst du natürlich die Story ein bisschen rechtfertigen vor den Fans, die immer noch dumm genug sind. Ja, ja, und der nächste Clou war ja, dass sie dann in diesem Video sagen, ey, wenn ihr den auch noch abonniert, diesen Arzt in Anführungszeichen, dann verdoppeln sich die Chancen für euch auf diese 2 iPhone XS. Also das ist wirklich ekelhaft bis, also es ist ganz, ganz finster, wie ich finde. Also richtig krass. Also noch nicht aufgeklärt wird, dass sie nicht tatsächlich, das Video heißt doch irgendwie, ich singe für meinen todkranken Bruder. Nein, ich weine. Ich weine für meinen todkranken Bruder. Also es ist einfach das Makaberste und Dümmste, was ich je gesehen habe. Ja. Also jetzt gehen wir mal von dem statistisch unwahrscheinlichsten Fall aus. Die beiden sind wirklich todkrank. Ja. Zufällig beide geworden. Selbst in dem Fall ist es vielleicht nicht die beste Art und Weise, dann zu so einem Arzt zu gehen. Zu so einem Arzt zu gehen, den zu promoten und ein paar iPhone X zu verlosen. Weil du ja auch dann, also ich meine, offensichtlich ist das ja so eine Truppe, die gar keinen Anstand hat und die auch gar nicht sich ihrer, Aber 4 Millionen Abonnenten. Das ist krass. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich das sehe, so was habe ich was richtig gemacht oder habe ich was falsch gemacht? Wahrscheinlich eher was richtig gemacht. Wie gesagt, also ich glaube halt, dass die Zielgruppe unter anderem meine kleine 11-jährige Nichte ist, die dann sich sagt so, ey, könnt ihr nicht mal mit mir einen Nierenversagen-Prank machen? Witzigerweise hat meine Nichte nur eine Niere. Oh Mann, das will ich mich schlecht, dass ich gelacht habe, das wusste ich nicht. Aber das wäre tatsächlich ein lustiger. Ich habe ja auch witzigerweise gesagt, das ist natürlich nicht witzig. Aber es ist halt trotzdem, ich möchte hier schwören, an diesem Mikrofon sehe ich diese Art von Prank. Bei uns in Deutschland suche ich jede Behörde auf, die da in so einem Fall tätig werden kann, gehe persönlich vorbei und reiße bei diesen YouTubern, die das machen, persönlich den Laden ein. Also nehme ich jeden Betrag in die Hand und gehe jeden Meter, um die zu zerstören, weil das möchte ich in YouTube Deutschland nicht haben und werde mich da persönlich für einsetzen und hoffe dann auch, dass man da so ein größeres Ding draus machen kann, weil so, also so ekelerregend, wenn es so ekelerregend bei uns wird, dann brechen alle Dämme und das lasse ich da, also da mache ich dann keinen Podcast mehr, mache ich auch keine Videos mehr, das wird dann halt wirklich... Der hört dann auf, der widmet sich einem Kurs. Nicht aufhören, sondern da würde ich dann würde ich wirklich sagen, dann geht man dann halt wirklich hin zu irgendwelchen Aufsichtsbehörden oder redet mit YouTube, wir haben ja gute Kontakte, so dass das darf einfach nicht, das darf es nicht geben, so, das, so, also da müssen dann auch irgendwelche Strafen Protest. Kommen. Protest. Ja, ich finde eine Barriere ist schon gerissen, des guten Geschmacks. Ja. Scrabble heißt jetzt Buchstabiolo. Ja, das ist so eine Sache, die diese Woche tatsächlich so ein bisschen rumgegangen ist. Also erstmal muss man mal sagen, das haben sie mit einem Video promoted, in dem MC Fitti zu so einer Familie dazukommt, einen wirklich dramatisch schlechten Song singt. Richtig. Und dann die Mutter dabbt beim Scrabble-Spielen und also hat geile Wörter wie Swag und YOLO, die sie jetzt benutzen darf. Also vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren wäre das ein Riesending gewesen. Also wenn Phil Laude diesen Spot produziert hätte, vor, ich weiß nicht mal 5 Jahren, vor 2 Jahren oder so, Das wäre viral gegangen. Ja. Das wäre einfach der geilste Sketch gewesen. Genau. Und wenn Mattel damals da mitgemacht hätte und gesagt hätte, ey, wir finden das eine lustige Aktion. Das Ding ist, die sind halt jetzt 2 Jahre zu spät mit dem Gag. Der meistgelikte Kommentar unter dem Video war, hallo, 2012 hat angerufen, sie wollen ihre Witze und MC Fitti zurückhaben. Weil wann war MC Fitti das letzte Mal relevant? Auch 2013. Aber das lässt mich halt, und deswegen ist das ist ein mega spannendes Phänomen, finde ich. Weil dieses Video ist entweder ein richtig, richtig guter Gag oder die dümmste Aktion aller Zeiten. Also es gibt keinen Mittelground. Es ist einfach so, entweder hat die PR-Abteilung richtig geile Arbeit gemacht und gesagt hat, lass uns so einen richtig veralteten, auf Jungtun Sketch machen, den wir nicht am 1. April hochladen, sondern einfach so mitten im Herbst, wo Leute dann drüber schreiben und wir machen eine Pressemitteilung, hauen wir raus, wo das Ganze echt aussieht und da kriegen wir so viel Bass und alle reden plötzlich über Scrabble, ein Spiel, was durch die Videospiele und die heutigen Medienkonsum wahrscheinlich in Verkaufszahlen einfach nur noch nach unten geht und wir sind plötzlich wieder relevant und machen einen geilen Gag draus. Oder, und das ist halt so diese Grenze dazwischen, das hat jemand ernst gemeint. Und es ist wie so Schrödingers Gag. Das ist so in der Box. Und du weißt dann nicht, bis jemand das jetzt offenlegt, war die Idee geil oder war sie scheiße? Ja, ja. Also das Ding ist, ich verstehe bei solchen Werbeaktionen ja immer nicht. Also wenn es wirklich ein Marketing-Gag wäre, dann wäre es einer, wo ich mich fragen müsste, wir kommen gleich noch zum Thema Webvideopreis. Ja. Da ist es nämlich ganz ähnlich, so die Sache, wo ich mich fragen muss, schade, dass verstehen die nicht, dass die Hälfte der Bevölkerung so verwirrt, dass wahrscheinlich wirklich morgen eine Mutti dasteht und sagt, Buchstaben-YOLO, hallo, wo ist denn das? Und dann gibt ihr der Verkäufer Scrabble und sie so, nee, ich will Buchstaben-YOLO. Also das kann doch nicht optimal sein, also weil ich bin immer davon überzeugt, eine Marketingaktion für Verwirrung sorgt, ist sie schon keine gute Marketingaktion. Klar, der Name... Ja. Scrabble ist jetzt wieder in aller Munde, aber er wird ersetzt durch Buchstaben-YOLO. Deswegen könnte es durchaus sein, dass es echt ist. Allerdings habe ich auch von Freunden gelesen, es ging überall rum und einer hatte recherchiert und gemeint, so in keiner Händlerliste. Ja, haben wir gerade auch nochmal nachgeguckt. Wird Scrabble gerade nicht als Scrabble, sondern als Buchstaben-YOLO geführt. Also entweder sind die alle noch nicht so weit oder es ist halt eben einfach Quatsch. Es ist einfach Marketing. Ja. Aber das Ding ist, das sieht man ja immer, weil ganz oft Händler sowas leaken. Dass die sind meist schon vorher dran. Die Händler werden immer als Erste informiert. Ja. Und deswegen ist es eigentlich sehr seltsam, dass du das Spiel gerade nirgendwo unter Buchstaben-YOLO kaufen kannst, weil du würdest ja nicht die Pressemitteilung rausbringen, ohne dass Buchstaben-YOLO dann auch morgen direkt im Handel zu kaufen ist unter dem neuen Namen. Das deutet für mich auch darauf hin, dass es einfach ein netter Gag ist, der dafür sorgt, dass alle über Scrabble reden. Ob das am Ende eine erfolgreiche Marketingaktion ist, keine Ahnung. Aber um ehrlich zu sein, was willst du denn sonst für gute Werbung für ein verstaubtes Spiel wie Scrabble machen? Ne? Also wahrscheinlich ist das tatsächlich sogar die beste Art und Weise, es zu tun. Ja, wobei man ja auch hätte sagen können, man nimmt sich einen MC Fitti und versucht irgendwie mit, also weil, so wie ich das mitbekommen habe, ist ja auch ein Teil des Buchstaben-YOLO-Konzeptes, dass jetzt neuerdings auch solche Jugendwörter zugesetzt werden. Und das ist international der Fall. Also das ist nicht nur eine deutsche News, sondern auch im internationalen Bereich sind Jugendwörter jetzt mehr drin. Das heißt, es kann auch sein, dass es... Ich habe erst vor ein paar Monaten Scrabble gespielt und hätte mir tatsächlich in mehreren Fällen gewünscht, dass Roffelcopter einfach geht ja, oder dass YOLO eine Option ist. Dann hätte ich den dreifachen Buchstabenwert einfach mal absahen können. Aber nein, das ist jetzt ja dann möglich. Und da hätte man ja tatsächlich einfach gesagt, so MC Fitti, komm, mach mal so ein Ding. Ja, ja. Oder wer auch immer. Das ist ja möglich, ohne die halbe Käuferschaft irgendwie zu verwirren. Ja, ich weiß auch nicht, das Ding ist halt auch, das ist, glaube ich, spannend bei Brettspielen. Ich glaube, die Leute, die Scrabble mögen, besitzen das Brettspiel oder besitzen schon eine App, auf der du das spielen kannst, heutzutage. Und du gehst ja nicht raus und kaufst dir noch eine Version von Scrabble, weil was ist da neu? Es gibt neue Buchstaben, die erfunden wurden. Und, so. Ja. Und das, heißt, du musst dir schon irgendwas Lustiges ausdenken, damit Leute sagen, so, ey, diese Buchstaben YOLO Limited Edition, die möchte ich mir auf jeden Fall holen oder so. Also ich bin mir unsicher, ob es tatsächlich eine schlechte oder eine gute Aktion ist. Ich finde es einfach krass, weil wir reden gerade über Scrabble und das hätten wir sonst never ever getan. Ja. Also muss man schon sagen, zu einem gewissen Grad ist es auf jeden Fall erfolgreich. Anders als die Aktion vom Webvideopreis. Wenn es denn eine Aktion, War. Ist. Also was ist da passiert? Das ist gut, dass du damit anfängst. Ja. Und zwar, es gab eine brandheiße, mega krasse Eilmeldung von ClickZoom Social Media. Die dann von Herr Populistentime aufgegriffen genau, wurde. Genau, Herr Newstime. Und zwar auch irgendwie erst einen Tag später, der war eigentlich nicht so schnell, dass der Webvideopreis am Ende ist, vielleicht abgeschafft wird. Und zwar basierend auf einer einzigen Info. Und zwar hat angeblich, ich schätze mal, Markus Hündgen, also einer der Gründer des Webvideopreises, an Christoph Krachten, der unter anderem Klicks um Social Media mitproduziert, eine E-Mail geschickt, in der er einfach, mehr Infos gab es da nicht, gesagt hat, in einem Nebensatz oder als Info, die ganze E-Mail ausgeführt hat, keine Ahnung. Er hat das auf Twitter schon irgendwie geschrieben. Dass der Webvideopreis keine Gala mehr genau. Stattfindet. Also diese große Nummer, die über die wir uns hier auch schon aufgeregt haben, ich das ja auch im Speziellen tue, dieses Ding mit Red Carpet, mit Anzüge tragen, mit Sophia Thomalla rennt mit Otto Walkes über die Bühne. Das Ding geht 2,5 Stunden und im Grunde möchte man Fernsehen sein und ist aber eigentlich wirklich nur Fernsehen für Arme. Und ja, apropos, heute Abend ist die Goldene Kamera, ne? Das ist heute Abend. Ah, das ist da, ja. Die Goldene Kamera Digital Award findet heute Abend. Dann haben wir nächste Woche wieder ein schönes Thema. Ja, genau. Das Ding ist aber, die und dann Herr Newstime noch mehr haben auf jeden Fall daraus irgendwie die News gemacht. Wahrscheinlich bedeutet das, dass es den Webvideopreis gar nicht mehr gibt. Ja. Nur die gezielte Info war ja, wir machen die Gala nicht mehr und nicht, wir schaffen den Preis ab. Das ist ja eine sehr krasse, unterschiedliche Sache. Und die haben da irgendwie direkt sowas draus gespinnt. Also ich kann aber schon verstehen, dass man, also gerade beim Thema Webvideopreis, der dieses Jahr nun wirklich kein gutes Jahr hatte. Mit letztem Jahr doch dazu, aber dieses Jahr, wo es ist alles so skurril. Erst, ja, es ist super skurril. Also irgendwie im November die Info, ja, alles geil, Einreichungen sind fertig, 2018 wird geil, wir haben super krasse Pläne. Sich dann einfach ein halbes Jahr nicht mehr melden, dann sagen so, wir haben alle Pläne umgeschmissen und machen es jetzt mit dem ZDF, aber sagen euch nichts, die Academy hat keinerlei Infos mehr bekommen seitdem. Und jetzt kommt die Info, die auch übrigens an die Academy, die ja, also das ist auch nochmal eine Sache, das ist ja eine Firma und die haben immer gepreacht, dass die Academy, also die Leute, die bisher nominiert waren, dass die das sind, was das tragen. Dass das wie also bei den Oscars sein soll. Genau, also eine demokratische Sache ist, wo quasi die Firma die Plattform bietet, aber die Inhalte und die Preise und so weiter getragen werden von einer ehrenhaften Gruppierung aus Menschen, die ihre Zeit widmen, Webvideo geiler zu machen. So. Und stattdessen gibt es aber keine Kommunikation. Diese Info, dass es keine Gala gibt, ob wir das überhaupt wollen, dass es keine Gala gibt oder nicht, oder wie wir das finden oder ob man Bock drauf hat, gibt's einfach nicht, wird einfach weitergegeben. Also dieser Academy-Gedanke scheint komplett tot zu sein, ohne dass irgendwann mal gesagt wurde, so, übrigens, wir wurden von Steuer gekauft, dass das da eine Demokratie dahinter gibt, ist ein bisschen blöd bei einem Aktien eingetragenen Unternehmen, das ist nicht so praktisch, deswegen fickt euch alle. Das wäre eine respektable E-Mail gewesen, hätte ich gesagt, ja, ist eure Entscheidung, aber respektiere ich, aber einfach gar nicht zu kommunizieren, finde ich einfach frech. Und jetzt hat diese Info, dass es keine Gala gibt, muss ich sagen, ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde, das ist das, was dem Videopreis seine Da bin ich völlig anderer Meinung. Wenn ein Preis die Legitimität nur durch die Galashow bekommt, dann ist einiges im Argen. Ja, das Problem ist, was, also einfach nur zu sagen, mir hat jemand per DHL einen Preis nach Hause geschickt und ich habe in der Pressemitteilung gelesen, dass ich den gewonnen habe, ist natürlich ein bisschen anders als in der Gala, du sitzt zwischen deinen Kollegen, die du respektierst oder weniger respektierst und es ist eine überraschende Info, ob du den Preis bekommst oder nicht, kannst nach vorne gehen, kannst eine Rede halten. Ich finde, dieser Glamour-Aspekt macht schon viel von dem aus, was einem Preis seine Wertigkeit verleiht. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich finde ja, du hast halt in den USA, hast du zum Beispiel auch dieses Ding, wo du mit dem Golden Globe und den Oscars halt siehst, was große Shows machen können. Aber du hast ja da auch kleinere Awards. Du hast die SAG, die Screen Actors Guild Award zum Beispiel. Also bevor die Oscars und die Golden Globes überhaupt passieren, steht das ganze Oscar und Golden Globe Rennen quasi schon fest, weil vorher all die Awards in der Directors Guild, in der Actors Guild, es gibt es gibt ja sogar Stunt-Oscars und so. Also die Branche nominiert und awardet sich schon durch, bevor es überhaupt soweit ist. Und dadurch stehen ja meistens schon im Oscar-Rennen. Aber das Problem haben wir ja nicht beim Videopreis. Aber diese Preise gelten als die wertigeren von der Qualität her. Also du weißt halt, weil die Leute sich aus ihren eigenen Kollegen heraus sozusagen. Exakt, das heißt, du hast halt da Leute, die sich mit dem Fach auch auskennen. Aber auch die haben Awardshows. Also auch die Screen Actors Guild Awards und so weiter sind. Aber nicht in der Größe. Und dadurch, nicht in der Größe, und laut deiner Aussage Das sozusagen, wenn es gar keine Gala gibt, heißt es ja, es gibt auch gar keine Preisverleihung. Also es gibt kein Event, wo Leute zusammensitzen und ein Preis verliehen wird, sondern es gibt einfach kein Event, sondern es gibt einfach sein, wie das in dem einen Jahr, ich glaube, das war 2015, wo Marie Meinberg und Jan Winter, glaube ich, die Nominierungsshow gemacht haben im WDR live. Aber das war ja auch eine Gala. Ja, es ist keine echte Gala gewesen, das war eher so ein TV-Ding. Ja. Aber das ist halt genau das Ding und das ist das, was ich so unglaublich dumm finde an dieser Meldung. Entweder du kündigst an, was du machst oder was du nicht machst, aber einfach nur zu sagen, wir machen keine Gala mehr, ohne zu sagen, was das genau bedeutet und was stattdessen kommt, kreiert nicht positiven Bass. Das ist keine Werbung. Ja, du nimmst ja tatsächlich an, dass es von denen aktiv gestreut wurde. Jeder von aus, weil so wie ich auch Christoph Krachten einschätze, würde der nicht eine vertrauliche E-Mail, die ihm persönlich geschickt wurde, dann plötzlich als eine News rausmachen mit der Webvideopreis ist am Ende. Ich glaube, dass sie ihm das explizit geschickt haben mit hier ist die Info, wir machen keine Gala mehr, mach doch mal ein Video dazu, in der Hoffnung, dass das irgendwie Bass in irgendeiner Form generiert. Und stattdessen sorgt es aber dafür, dass alle quasi noch mehr frustriert sind mit der Art und Weise, wie sie kommunizieren, noch mehr frustriert sind mit den Entscheidungen, die sie treffen. Und verwirrt sind. Und auch noch Leute, die ihr Newstime ein Video machen, wie mit Webvideopreis gibt es gar nicht mehr. Und die Kommentare darunter einfach nur sind, ich dachte, der wäre schon abgeschafft, weil der hätte ja schon längst stattfinden müssen. Und das ist für mich einfach das schlechteste Märchen. Ich bin sehr gespannt auf den Digital Award heute Abend, auch wenn ich es immer noch sehr komisch finde, dass die meisten Nominierten in der Jury sitzen. Ja, ja. Aber naja. Ich finde halt trotzdem einfach, dass, und das war mein Gedanke dabei, ich fand das immer schon weird, dass dann halt ein Schreihals wie Revi in Zeit mit einer Fliege und einer Krawatte da durch die Gegend rennt. Okay, ist beides, das macht keinen Sinn, aber eins von beidem halt. Und dann einen auf Schickimicki macht und in dieser Show dann alles so hochgebauscht wurde. Und das hat ja in der Vergangenheit dazu geführt, dass man die Heidi Klum eingeladen hat. Da bin ich ganz bei dir. Also ich finde auch, und die nie gekommen sind, muss man auch dazu sagen. Ja. Ich erinnere mich an das Jahr, wo ich nominiert war, das letzte, da war Jan Böhmermann auch nominiert. Die sind ja, nie. Kollege war da. Aber es ist der Einzige gewesen und der hat direkt für einen Skandal gesorgt. Also ich bin voll bei dir. Also dieser Druck auf Glamour. Die da waren, haben sie bezahlen müssen. So, jetzt darfst du deinen Satz bringen. Also ich bin voll bei dir. Das, was sozusagen die als Glamour verstanden haben mit der Umsetzung, war völlig fehlgeleitet. Ja. Aber komplett darauf zu verzichten, unter deinen Kollegen den Preis auch in einer Form festlich zu vergeben. Da machst du kleiner. Ja, aber das ist ja nicht das, was sie gesagt haben. Sie haben gesagt, wir machen gar keine Gala mehr. Für mich hört sich das so an, weil natürlich auch solche Veranstaltungen das teure sind an so einem Preis, aber auch gleichzeitig die einzige Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, dass sie halt einfach sagen, wir verleihen den Preis und sparen uns die ganzen Kosten drumherum. Was bringt ihnen denn aber dann die Koop mit dem CDF? Wahrscheinlich, dass sie, da machen sie ja dieses Talent-Scouting und wollen eher Webvideotage draus machen. Also die Ankündigung war ja eher, dass sie irgendwie so ein Nachwuchsförderungsevent machen, wo man in Workshops gehen kann und das ZDF mit seinem ZDI-Talents-Ding, dass sie da in der Kombination irgendwie halt Nachwuchsförderung fürs ZDF machen. Ich glaube, alle die da jetzt traurig darüber sind, dass es das nicht mehr gibt, das sind eher die ihre Fälle wegschwimmen sehen oder die sagen, dann werde ich als YouTuber ja doch wieder weniger ernst genommen, weil dieser Award ja schon dazu geführt hat, dass man eben sagen konnte, okay, das wird immer mehr aufgebauscht, es wird immer größer, man wird wieder ernst genommen. Aber ich glaube einfach, dass man vielleicht auch wieder zurückspielen kann an den einzelnen YouTuber, sorgt doch erstmal selber dafür, dass man dich ernst nehmen kann. Und dann kann man, ergibt sich ja sowas nochmal in der Größe. Aber aktuell ist es ja so, wann immer sowas angekündigt wird, und man hat es ja bei diesen ProSieben Awards da gesehen, Das ist ja jeder. Aber auch da, weil die halt. Jeder die lacht dich aus für diese Veranstaltung, die da so ein Schmierentheater mit Abonnenten und Followerzahlen. Aber es hat ja auch Gründe. Der Webvideopreis war tatsächlich einer der wenigen Preise, außer letztes Jahr, wo sie sehr fehlgeleitet waren, fand ich, wo sie regelmäßig Leute ausgezeichnet haben, die eben nicht im Mainstream waren. Ja. Und der About You Awards hat nur Leute im Mainstream ausgezeichnet. Beim Digital Award ist es jetzt so eine Mischung, aber wie gesagt, da sitzen halt 6 Jurymitglieder in den 6 nominierten Listen und sind dabei auch die Größten in ihrem Feld. Finde ich problematisch, also bisher hat es kein anderer, also man kann den Webvideopreis kritisieren, wie der will. Ich finde, in den Jahren davor, an die Qualität, die sie in den Jahren mit Joko und Klaas und den 1-2 Jahren danach, auch mit der NDR-Nominierungsshow, die es da gab, ist bisher keiner rangekommen im Webvideobereich. Und dafür, deswegen finde ich so schade, was für einen harten Nosedive sie gemacht haben, um alles vor die Wand zu fahren. Das ist richtig, ja. Also da, wo sie da in Köln in dieser, ich weiß nicht gar nicht mehr, was das war, wo Joko und Klaas und in dem Jahr zuvor Miriam, wie hieß die? Ja, genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Und wo die nun, der andere. Das war ja noch so. Und dann wurde es ja plötzlich deutlich größer. Die Rocket Beans haben es ja einmal gemacht. Ja, das fand ich auch ein sehr schönes Jahr. Christian Ulmen. Ja, wobei, das sind die beiden Jahre gewesen, wo es halt dann schon so richtig krass groß war. Ja, genau. Man hätte es eigentlich auf der Größe von Joko und Klaas easy lassen können, hätte trotzdem werden wir Joko und Klaas einladen können, ohne daraus so eine große Sache. Aber du musst es halt auch irgendwie vermarkten. Wie gesagt, irgendwie Geld lass es groß, mach es cool. Ich fand das zum Beispiel in dem Jahr cool, dass Hand of Blood und Peter Urban hatten dann den quasi für die Leute, die zugehört haben, den Commentary gemacht. Das sind so nette Ideen gewesen, die sie mit eingeflossen haben. Du kannst es also so belassen, aber bei den beiden, also Markus Hündgen und Dimitrios, der das auch mitmacht, ist dann irgendwann die Gier dazu gekommen. Die Gier nach mehr Großwerden, nach mehr Wachstum und eben auch die Branche aufblähen. Und das hat dazu geführt, dass der Ballon jetzt geplatzt ist. Und ich finde, das kann jetzt der Ansatz sein, zu genesen, zurückzugehen, zu gucken, zu den Anfängen, wie haben wir denn mal gestartet, wie könnte es denn wieder besser werden? Und das ist ja genau der Punkt, den ich auch in dem Video schämt euch gesagt habe, wenn das soweit wäre, bin ich auch der Erste, der sagt, coole Sache, kritisiere ich nicht mehr, finde ich geil, würde ich vielleicht sogar wieder unterstützen. Absolut, also auch die Nominierung dieses Jahr, und das ist nämlich eine Sache, also der Videopreis wird garantiert nicht abgeschafft, weil Markus Hünken hat gerade noch getweetet, dass er jetzt gerade alle Nominierungen durchgesägt hat und sie jetzt die Website updaten und so weiter. Also ich mache mir tatsächlich auch große Hoffnungen, dass daraus was Neues entsteht, dass man vielleicht das Thema Gala irgendwie neu und digitaler denkt. Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Livestream oder irgendwas, was es halt ein bisschen mehr auch in die Webvideoszene wieder reinbringt, ohne dass Heidi Klum da auf der Matte stehen muss. Aber das ist halt eine Sache, wo ich es cool fände, wenn sie es halt einfach kommunizieren, anstatt so seltsame Infos rauszustreuen, wie es gibt keine Gala mehr, ohne das macht es nur kaputt. Sie müssen es ja nicht kommunizieren. Also wenn sie einmal sagen, hey Leute, Academy gibt's nicht mehr oder ihr werdet nicht mehr involviert, alles klar, da weiß ich Bescheid. Ja. So, ne, ich will eh keine E-Mails mehr. Ich habe Ihnen vor einer Weile geschrieben, dass Sie mich in Ruhe lassen sollen, aber allen anderen könnten Sie mal schreiben. Die sitzen jetzt nämlich alle zu Hause und. Das wäre fair, weil ich lese halt diese ganze Zeit in den News, nachdem wir uns auch. Wir haben aber wirklich uns auch viel Zeit genommen damals. Unbezahlte Zeit. Jemand wie Marie Meinberg, die auch wirklich völlig unentgeltlich da das gemacht hat. Ne? Ja. Und wir ja alle auch, die dann immer dabei waren. Und das, was da halt gemeinsam aufgebaut wurde, wird halt irgendwie gefühlt mit Füßen getreten und einfach in keinster Weise zumindest ein Wort gewürdigt. Es wäre völlig legitim zu sagen, so ey, hat sich irgendwie nicht bereit, weil, wie gesagt, ein großes Problem war, dass sich auch viele Leute in der Academy nicht beteiligt haben, sondern nur eine selektierte Anzahl an Leuten, die halt Bock haben, auch ihre Zeit zu opfern dafür. Mhm. Und das war immer schon ein Problem. Aber es war ein Problem, was man ja auch einfach hätte adressieren können. Aber sagen so, hey Leute, es lohnt sich einfach nicht mehr. Lass uns das ganze Ding einfach kicken. Aber gar nicht zu kommunizieren, finde ich halt einfach Finde ich einfach nicht schön. Dann kommt halt eben Webvideopreis am Ende als Ergebnis bei manch anderem YouTuber oder irgendeiner Newsseite. Stattdessen könnte man halt, die Academy besteht ja witzigerweise fast ausschließlich aus YouTubern. Statt da zu sagen, hey, wollen wir, ne, man könnte so einfach diese ganzen Leute instrumentalisieren, klingt negativer, als es eigentlich gemeint ist, aber zu sagen so, hey Leute, wollen wir uns nicht zusammenschließen und vielleicht so eine Videokampagne, Webvideopreis ist zurück, ist erneuert. Ja, genau. Stattdessen werden all diese Leute gar nicht mit eingebunden, sondern halt Markus Hündgen Twitter-Account. Ja. Was ist das denn? Also, naja. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ein neues Webvideothema auf, nämlich das Thema Werbe- und PR-Richtlinien. Da hat sich nämlich jetzt was getan, und zwar gibt es ja viel Unklarheiten in dem Bereich. Aktuell ist es so, dass auf Instagram zum Beispiel jeder alles als Werbung taggt, weil es da ja einige Abmahnfälle gab und Leute jetzt Angst haben, dass wenn sie jemanden vertaggen oder irgendwas erwähnen, obwohl sie dafür kein Geld bekommen haben, das auch als Werbung verstanden werden kann, weil unter anderem Gerichte in die Richtung entschieden haben. Und da will jetzt eine Gruppe von Verbänden gegen vorgehen. Was ich super spannend finde, ist, dass das eine Gruppe von Verbänden ist, von denen ich persönlich in der Konstellation zum Influencer-Marketing noch nie was gehört habe. Es gibt nämlich einmal den Bundesverband für deutsche Digitalwirtschaft. Bundesverband. BVDW, und es gibt einmal den Bundesverband für Influencer-Marketing, die eigentlich seit langer Zeit versuchen, sowas Ähnliches zu machen, aber anscheinend da nicht aus den Puschen kommen, weil jetzt sind ihnen irgendwelche Verbände wie zum Beispiel der Deutsche Rat für Public Relations, der Bundesverband Deutscher Pressesprecher, Alter, die Gesellschaft Public Relations Agenturen und die Deutsche Public Relations Gesellschaft ihnen zuvorgekommen. Und hier war das jetzt irgendwie dazu, die Gesamtverband Kommunikationsagenturen, Organisation der Medienagenturen und das Content-Marketing-Forum. Was ist denn das? Also alles Dinge, von denen ich noch nie gehört habe, gerade im Bereich Influencer-Marketing. Und die haben sich zusammengeschlossen, um neue Richtlinien. Um neue Richtlinien zu quasi sagen, es kommt jetzt aus der Branche selbst heraus. Aha. Und wir legen die jetzt fest, und das gibt uns ein bisschen Sicherheit gegenüber den Medienanstalten, die das vielleicht dann übernehmen oder gegenüber, das Ding ist, wir haben das mit 301 Plus ja tatsächlich mal versucht, also dem YouTuber-Verein, den wir mitgegründet haben, wo wir tatsächlich mit den Landesmedienanstalten mal geredet haben und daraus unter anderem dieses Kennzeichnungspaper damals entstanden ist, wo wir gesagt haben, wir wollen aus der Szene heraus mit euch reden, um gemeinsam eine Lösung zu finden, die für alle Seiten cool ist. Und das wollen eigentlich diese anderen Verbände auch, die es aber bisher nicht geschafft haben. Jetzt haben die endlich mal ein Paper rausgebracht, und die Landesmedienanstalten sagen selber, wir begrüßen das, wenn aus der Szene heraus was kommt, was sinnvoll ist, weil das spart uns Arbeit. Das heißt aber in dem Fall jetzt, dieser Vorschlag, der ist da nicht jetzt, rechtskräftig, ist nicht in irgendeiner Form. Es ist kein Gesetz. Das kann auch sein, dass ein Gericht sagt, wenn man sagt, so, ich habe mich ja an diese Richtlinien gehalten, dass ein Gericht sagt, so, ja, ist mir egal. Kann auch sein, dass die Landesmedienanstalten trotzdem abmahnen, weil die bisher das ja auch nicht irgendwie abgenommen haben. Aber das gilt jetzt für alle Mitglieder. Also die Mitglieder der Verbände müssen sich jetzt dran halten, und die wollen damit halt auch dafür sorgen, dass es besser ist. Ich kann ja mal kurz vorlesen, was die Punkte sind. Punkt 1, der Finanzier einer Botschaft in sozialen Medien, Blogs und auf Testplattformen und bei Bewertungen von Online-Shops muss erkennbar sein. Die Art der Bezahlung ist unerheblich. Auftraggeber und Auftragnehmer tragen dafür gleichermaßen Verantwortung. Also und keine 1.000-Euro-Grenze mehr. Das ist ja genau das, worüber wir in diesem Podcast seit Januar diskutieren. Ja. Wenn Leute auf Instagram und auf Twitter posten, ey, vielen Dank für das Geschenk, Marke XY, dann muss auch sozusagen der Auftraggeber, egal wie die Bezahlung ausfällt, auch wenn es nur ein Spiel ist, muss dafür auch Mitverantwortung tragen, dass für den Zuschauer, den Leser, klar ist, dass das dass da quasi ein geldwerter Vorteil geflossen ist. Das ist halt, stellt sich mir direkt wieder die Frage, wer ist denn dann in dem Fall der Hauptverantwortliche? Ist es der Influencer, der... Gleichermaßen steht hier, das finde ich aber auch fair. Also, okay. Microsoft und Person XY. Genau. Ich habe es diese Woche bei Ninotaku sehr häufig gesehen, der macht quasi gerade Werbung für alles, hauptsächlich auch für sein eigenes Merch, und schreibt überhaupt gar keine Markenkennzeichnung. Mhm. Da wurde auch im Reddit viel darüber diskutiert. Apropos Reddit, ganz kurz, ich wurde von dem Moderator, vom Admin von unserem Forum gebeten, mich erkenntlich zu zeigen, weil die wissen nicht, ob ich der echte David Hein bin, der da immer postet. Also David_behind, das bin ich. Ja, sehr gut. Kann ich so sagen. Nächster Punkt. Beim Teilen und Kommentieren von bezahlten Beiträgen darf die Absendertransparenz nicht verloren gehen. Finde ich auch schön. Was heißt das? Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Kommentar schreibt und sagt so, Marke XY ist voll Hurensohn. Und dann schreibt jemand drunter, nein, mein Produkt von Marke Y bereitet mir großes Vergnügen. Muss klar sein, dass das gerade der Pressesprecher war und nicht irgendeine random Person, wenn das der Pressesprecher war. Ja, ja, das ist das Verbreiten von Fake News ist unzulässig, auch wenn das nachträglich korrigiert wird. Also finde ich auch sehr schön, dass sie sich dagegen aussprechen. Unternehmen, die Blogs oder andere Online-Plattformen finanzieren und dort ihre Produkte testen und ihre Themen diskutieren lassen, müssen ihre Sponsorenrolle klar kommunizieren. Sieht man zum Beispiel bei Turn-On oder sowas, da steht ja immer sponsert bei Saturn, weil die natürlich irgendwie unabhängig die Produkte testen, aber Saturn ist natürlich der Geldgeber und es ist schon wichtig, das zu wissen, wenn irgendjemand da als Finanzier im Hintergrund steht und Inhalte sponsert. Wir hatten letzte Woche ja den Fall, dass Leute sich, und zwar einer, glaube ich, einer, der sich beschwert hatte, er würde nicht verstehen, weil ich hatte letzte Woche Tinseltown angesprochen. Und er war der Ansicht, dass ich da Schleichwerbung für machen würde, weil ich da ja daran beteiligt bin, aber das nicht sage. Also ich habe hier schon mehrfach in dem Podcast gesagt, dass ich für Tinseltown quasi arbeite. Das ist ja so ein Projekt von mehreren YouTubern zusammen, wo natürlich ein Finanzier dahinter steckt. Nun muss ich dazu sagen, wie die das handhaben, ich habe dieses Paper übrigens weitergeleitet, wie die das handhaben, liegt nicht in meiner Hand. Ich kann aber sagen, ich spreche solche Themen natürlich an, weil ne, ich kann nicht auf der einen Seite hier im Podcast darüber reden und dann in dem Fall die Augen davor verschließen. Also lasst euch gesagt sein, ich bin da dann tatsächlich da dahinter, aber es gibt solche Fälle immer mal wieder, wo du das auch bei anderen siehst, wo das nicht ganz so klar wird. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn das in so einem Fall. Ich finde es auch fair, weil es schadet dem Ding ja nicht. Ich gucke ja nicht Yamtamtam oder Turn-On oder Coke TV weniger gerne, weil ich weiß, dass es von der Marke kommt. Im Gegenteil. Wenn es gut gemacht ist. Wenn die Marke dahinter steht und es guter Content ist, dann bin ich ja eher ein Fan der Marke, weil ich sage, ey, guck mal, die Marke macht geilen Content. Schreiben mir heute noch Leute, die meinen so, ey, damals deine Canon-Hainblicke, die waren super, warum machst du die nicht mehr? Und dann muss ich halt sagen, ja, Canon ist nicht mehr dabei. Das heißt, der Finanzier in dem Fall fehlt. Und da hat sich auch niemand beschwert, da war das Canon sogar im Namen. Ja. Ich habe noch einen weiteren Punkt, der ist jetzt für Influencer-Marketing relativ irrelevant. Social-Bots und Chatbots sind damit nicht gemeint, sind mit verantwortungsvoller Öffentlicharbeit unvereinbar. Hinter jeder öffentlich vorgetragenen Meinung muss ein Mensch stehen. Finde ich auch schön. Also die Pressesprecher, wahrscheinlich auch, weil sie Angst haben um ihre Jobs, sagen, nein, ein Bot darf nicht tweeten. Finde ich aber fair, wenn man sagt, okay, es muss auch ein Mensch hinter der Aussage irgendwie haften. Finde ich, also da fehlen mir ein paar Ansätze zum Thema Werbekennzeichnung und so weiter, aber dieses Thema mit Sponsoring und Transparenz beim Kommentieren und dass ein Finanzier sozusagen auch dafür verantwortlich ist, dass die Kennzeichnung richtig ist, finde ich einen coolen Ansatz, finde ich toll, dass die da vorgekommen sind und ich würde mir das von den Influencer-Marketing-Verbänden tatsächlich auch mehr wünschen, dass solche Papers noch ergänzt werden oder sie vielleicht diesem Paper auch beitreten und noch weitere Punkte ergänzen. Ich fände es einfach super, wenn dann in so einem Fall auch Leute wie, also ne, gerade auf Twitter, wenn gute Leute wie Nino Taku zum Beispiel, ich sehe es halt auch bei Fischkopf häufiger mal, das sind die, die mir am ehesten auffallen, weil die aber auch ganz viel mit solchen, also gerade Fischkopf und Lara werden halt sehr viel bespielt mit solchen Sachen und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass eben das, dass da eben diese auf die, dieses Bewusstsein einfach auch endlich geschult wird. Und das, durch so eine Regeln wird es ja klarer. Dann ist auch einmal die Frage nicht mehr da, ja, aber was ist denn jetzt richtig? Was soll ich denn machen? Ich habe das ja gar nicht gewusst. So, und dann endet das endlich. Mal sehen, ob sich das durchsetzt. Das sind ja sehr coole Ansätze eigentlich. Ja, finde ich auch. Und sind faire Ansätze, die einfach für mehr Transparenz sorgen, ohne dass jetzt irgendjemand sich verbiegen muss. Weil die aktuelle Situation, nämlich eigentlich nach den Rechtsprechungen ist es ja tatsächlich so, dass du eigentlich, sobald du eine Marke nennst und verlinkst, aktuell du auf jeden Fall auf der nicht rechtlich sozusagen das machen musst, aber auch zumindest auf der sicheren Seite bist, es klar als Werbung zu kennzeichnen. So wie das die ein oder anderen machen, so wie eine Vreni Frost zum Beispiel, die dafür abgemahnt wurde und das deswegen jetzt tut. Oder wir haben schon lange keine Werbung mehr gemacht. Ich im Podcast. So, oder eigentlich sind wir sind auch beide richtig schlechte Influencer. Jeder Influencer, der gerade was auf sich hält, ist auf dem Oktoberfest und hat da ein Kleid, das habe ich jetzt gerade bei jedem gesehen, du musst nur mal bei Instagram bei den Vorschlägen durchgehen, wann immer du eine junge Dame in einem Dirndl siehst, ist das ein gesponsertes Dirndl von irgendeinem Dirndl-Hersteller oder einem Ankleider? Keine geht mehr in einem normalen, ich meine, bei den Oscars ja, ist das du hast doch die Anfrage bekommen, wenn du letzte Woche darüber geredet von dem Lederhosenhersteller. Wahrscheinlich war der das. Vielleicht und du hast das, einfach nicht reagiert. Ich habe nicht reagiert. Ich hätte aufs Oktoberfest gehen können. Ja, stimmt. Das ist meine eigene Dummheit. Ich muss mehr Deals annehmen, aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Eigentlich müsste man alles annehmen und dann läuft man wirklich wie so eine Litwassäule durch die Gegend. Ja. Oder wir gehen doch mal zu Patreon. Aber ihr könnt live bei unserem Wandel, wir werden euch versprechen, im nächsten halben Jahr werden Robin und ich zu Super-Influencern und ihr seid live dabei, solange ihr den Lester-Schwestern treu bleibt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Robin, was steht für dich auf der Agenda? Bist du bei der EGX in Berlin? Nee, bin ich leider nicht. Aber ich, wenn ihr mich seht, könnt ihr gerne zu mir kommen und sagen. Das ist ein guter, hey, bist du da? Ja, aber ich. Das ist eine gute Überleitung. Nee, ich bin nicht da. Ich drehe tatsächlich jetzt am Freitag in Budapest für ein Unternehmen, ein Video und bin ein guter Influencer, so wie sich das gehört. Ach du guter.